haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein Funken Verstand. Frau Klein machte sich Sorgen um ihren Bruder. Sie konnte ihn weder über das Handy noch mit E-Mails oder anderen Nachrichten erreichen. Wir trafen uns in der Wohnung des Verschwundenen. Nicht, dass Sie jetzt denken, dass er ausgezogen ist. So sah das hier schon immer aus. Eine Matratze, ein Fernseher, ein Kühlschrank und zwei Mikrowellen. Im anderen Zimmer sind die Computer. Die Küche hat er nie benutzt und Kleider hat er nur ganz wenige. Die hat er selber gewaschen. Das ist vorbildlich. Was arbeitet Ihr Bruder? Er ist ein typischer Nerd. Seine Jugend hat er fast nur im Keller verbracht. Dort hat er auf dem Computer gespielt und programmiert. Er arbeitete eine Weile als Qualitätstester für eine Softwarefirma. Aber das ging nicht lange gut. Er ist im Umgang mit anderen Menschen schwierig. So etwas sagt man mir auch nach. Sie reden aber wenigstens mit anderen Menschen. Er redet überhaupt nicht. Nur das Allernötigste. Er hat auch mit den Leuten, die im gleichen Raum mit ihm arbeiteten, nur im Chat kommuniziert. Auch mit mir redet er praktisch nicht. Aber er antwortet immer, wenn ich ihm eine Mail schicke oder eine Textnachricht. Seit einer Woche antwortete er aber überhaupt nicht mehr. Sie haben eine Woche gewartet, ehe Sie unruhig wurden. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher. Ja, mein Bruder war immer seltsam. Es kam öfter vor, dass er plötzlich verschwand und nach ein paar Tagen wieder auftauchte, als wäre das ganz normal. Aber eine ganze Woche ist sehr lang. Die meisten Menschen empfinden eine Woche Ferien als viel zu kurz. Ferien? Hasst der wie die Pest. Ja. Er sieht einfach nicht ein, weshalb er verreisen sollte. Am wohlsten fühlt er sich in seinem Computerreich. Arbeitet er jetzt selbstständig? Ich glaube schon. Aus Geld hat er sich nie viel gemacht. Solange er sich die Geräte leisten konnte, war für ihn alles in Ordnung. Ja. Wie sieht sein Privatleben aus? Gibt es eine Freundin? Ja. Aber die ist noch seltsamer als er. Ich habe sie angerufen. Sie hat gesagt, dass ich mir keine Gedanken machen soll. Wenn sich Moritz nicht meldet, will er ungestört sein. Sie ist seine Freundin und es ist ihr egal, wenn er eine Woche lang nichts von sich hören lässt. Ich werde mit ihr reden. Viel Vergnügen. So einer Frau sind Sie bestimmt noch nie begegnet. Das klang vielversprechend. Sie gab mir einen Umschlag mit Fotos von Moritz sowie einige E-Mail-Kontakte und Adressen von Leuten, für die er zuletzt gearbeitet hatte. Die seltsame Freundin hieß Rachel Fitzpatrick, was nach gutem Whisky klang. In ihrer kleinen Wohnung wurde ich jedoch nur mit Wasser begrüßt. Dieses Wasser ist rechtsdrehend. Das meiste Wasser ist linksdrehend. Der Körper benötigt aber unbedingt rechtsdrehendes Wasser. Und was ist mit dem stillen Wasser? Das dreht sich weder nach rechts noch nach links. Ach was. Das hat mit elektromagnetischen Wellen zu tun. Die strahlen in einer Spinnenresonanz ab, nicht als transversale Wellen. Ja, ich interessiere mich weniger für Wellen, dafür umso mehr für das allzu Menschliche. Ich mich auch. Aber ich verstehe es nicht. Was verstehen Sie nicht? Ich schaue mir diese Serie an, die am Nachmittag läuft. Ich bin jetzt bei Folge 2587, aber ich verstehe diese Leute noch immer nicht. Das müssen Sie auch nicht. Die plappern nur nach, was in den Drehbüchern steht. Die sind immer so aufgeregt, das geht mir völlig ab. Die reden ständig von Gefühlen und legen sich in den Armen und reden unendlich lange, bis sie endlich miteinander ins Bett gehen. Ja. Sie arbeiten wie Moritz in der Computerbranche. Computerbranche. Das hört sich an, als würde er Dummköpfen lausige Tablets verkaufen. Moritz ist ein genialer Kopf, auch wenn er es selber abstreitet. Er sagt immer, die meisten Leute haben nicht einen Funken Verstand. Er aber immerhin habe diesen einen Funken Verstand. Und mit dem programmiert der Computer. Eigentlich interessieren ihn nur Spiele, den Rest macht er nur wegen des Geldes. Ich hab's mehr mit Zahlen und Mustern. Ich analysiere Zufallsmuster. Starren Sie deshalb die ganze Zeit auf mein Hemd? Nein, da ist ein Fleck. So etwas lässt mir keine Ruhe. Soll ich das Hemd ausziehen? Nein, nackte Männer will ich nur im Bett sehen. Worüber haben wir uns gerade unterhalten? Über Zufallsmuster und einen Fleck auf meinem Hemd. Genau. Sie kennen das doch, wenn Sie sich ins E-Banking einloggen. Da kriegen Sie immer so einen Zufallscode aus Zahlen und Buchstaben. Ich analysiere solche Codes. Wäre es nicht besser, die Lottozahlen zu studieren? Es gibt unterschiedliche Formen des Zufalls. Jener, der durch Algorithmen gemacht wird, ist nicht so zufällig, wie man glaubt. Sie versuchen, das E-Banking auszuhebeln. Ich mache auf Schwachstellen und Lücken aufmerksam. Ah. Ja, und was ist mit der Lücke, die Moritz hinterlassen hat, seit er sich nicht mehr gemeldet hat? Moritz ist ein sechsstelliger Mensch. Diese Nummer komplizierter als ein dreistelliger. Sie teilen die Menschen in Zahlenreihen ein. Die meisten sind dreistellig. Auch wenn ich sie nicht wirklich verstehe, weiß ich doch einigermaßen, wie sie funktionieren. Bei Vierstelligen ist es schon etwas schwieriger. Sie sind auch vierstellig. Ja, das klingt nach gehobenem Mittelmaß und ist enttäuschend. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit Komplexität. Je komplizierter jemand ist, umso höher stufen sie ihn ein. Komplizierte Menschen müssen viel mehr nachdenken, wenn sie Entscheidungen treffen. Wieso trinken sie nicht von dem rechtsinnigen Wasser? Das könnte ihre Komplexität langfristig um 0,5 Punkte heben. Ich verzichtete darauf und verließ die Wohnung genauso komplex wie bei meiner Ankunft. Auf der Liste, die mir meine Klientin zugesteckt hatte, stand auch der Name eines Mannes, für den Moritz Kleiner regelmäßig gearbeitet hatte. In seinem Büro standen genügend Computer, um mehrere Schulklassen zu beschäftigen. Moritz arbeitet regelmäßig als Tester für meine Firma. Er ist ausgezeichnet im Auffinden von Bugs. Hat er jeweils hier für Sie gearbeitet? Nein, das will er nicht. Nee, er macht das alles von zu Hause. Wann hat er zuletzt für Sie gearbeitet? Vor einem Monat. Der Release des neuen Updates hatte sich ein wenig verzögert, weil er einige gravierende Probleme entdeckt hat. Wissen Sie, für wen er sonst noch gearbeitet hat? Nein. Ich bezahle ihn gut, aber nur für 3 Monate im Jahr. Er hat mir mal in einer Mail angedeutet, dass er an etwas arbeitet, das er kommerziell nutzen wollte. Eine neue Software? Ja, vermutlich. Allerdings glaube ich nicht, dass es etwas wird, weil Moritz benötigt klare Vorgaben bei der Arbeit. Wenn er die nicht hat, verbringt er 16 Stunden am Tag mit Computerspielen. Und wo, glauben Sie, verbringt er jetzt gerade seine Zeit? Ich denke, er ist ganz in der Nähe. Vielleicht in einem günstigen Hotel, wo er alles hat, was er halt so zum Leben braucht. Gratis WLAN zum Beispiel. Als ich wieder in meinem Büro war und mit einem Klick auf dem Schalter Licht ins Dunkle brachte, überlegte ich mir, ob ich das Polizeipräsidium am nächsten Morgen oder erst am Nachmittag aufsuchen sollte. Die Frage erübrigte sich, als sich meine Klientin meldete. Aus genau jenem Gebäude. Ich fuhr umgehend hin. Üble Sache, Maloney. Die junge Frau bestand darauf, dass sie mit Ihnen reden möchte. Sie behaupten, dass Moritz tot ist. Wir behaupten das nicht einfach, wir wissen es. Seine Fingerabdrücke waren bei uns registriert. Aber Moritz ist doch kein Verbrecher. Er hat vor einigen Jahren mehrere Autos aufgebrochen und Elektronik entwendet. Er kam nur deshalb mit einer bedingten Strafe davon, weil er einwilligte, eine Therapie zu machen. Die Therapie machte er, um seine Soziophobie zu heilen. Phobien kann man nicht heilen. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe eine Phobie vor Ihren Büchern. Phobien sind fehlgeleitete Ängste. Eigentlich fürchten sich die Leute vor etwas ganz anderem, zum Beispiel ihrer Mutter. Sie trauen sich aber nicht, darüber zu reden. Deshalb entwickeln sie Phobien. Gegen Mütter? Na eben nicht, Maloney. Sie kriegen Panik im Lift oder in der Höhe vor irgendetwas, nur nicht vor ihrer Mutter. Weil sie sich dafür schämen. Moritz hatte überhaupt keine Probleme mit seiner Mutter. Er hat sie kaum gesehen. Sie hat ihm das Essen jeweils in den Keller gebracht, es vor seinem Zimmer abgestellt und ihm dann eine E-Mail geschickt, dass das Essen bereitsteht. Sehen Sie, Maloney, typischer Fall. Der Mann hatte richtig gegen Panik vor seiner Mutter. Er hat das mit allen so gemacht. Was ist eigentlich mit ihm geschehen? Wo wurde er aufgefunden? Stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Seine Leiche wurde in einem Privatwald gefunden. Er muss schon mehrere Tage da gelegen sein. Was sollte Moritz in einem Privatwald machen? Das wissen wir nicht. Der Wald ist frei zugänglich. Darf ich Sie jetzt bitten, Philipp Maloney auf seinem beschwerlichen Weg zurück in sein Büro zu begleiten? Ich habe nämlich noch anderes zu tun, als mich um fehlgeleitete Mütterphobien zu kümmern. Meine Klientin wollte weder mit ins Büro noch essen gehen. Sie sagte, dass sie mit ihrer Mutter sprechen musste, mit der sie, seit sie von zu Hause wegzog, keinen Kontakt mehr pflegte. Vielleicht hatte der Polizist zur Abwechslung einmal ein gutes Buch erwischt. Am nächsten Morgen besuchte ich die Freundin des Ermordeten. Frau Fitzpatrick öffnete mir apathisch und fragte, ob ich ein Glas ihres rechtsdrehenden Wassers trinken möchte. Ich verzichtete und wartete, bis sie sich gesetzt hatte. In dieser Fernsehserie heulen die Leute und brechen zusammen, wenn jemand stirbt, den sie mochten. Ich bin einfach nur ratlos. Mit den Zahlen ist es so, dass sie immer da sind. Die sterben nicht einfach. Ich habe das schon als Kind nicht verstanden, wenn ein Tier plötzlich tot dalag. Man muss das doch reparieren können. Gut, es gibt auch Computer, die plötzlich tot sind, aber das ist was anderes, die fehlen einem nicht. Moritz wurde in einem Wald tot aufgefunden. Ging er oft im Wald spazieren? Ja, weil ihn dort niemand hörte. Ich dachte, er sprach mit niemandem. Wenn er programmierte, dann musste er zwischendurch laut nachdenken und sich bewegen. Das konnte er nicht, wenn Menschen um ihn herum waren. Da genierte er sich. Also ging er nachts in den Wald. Er ging nachts in den Wald. Im Wald hatte er die tollsten Ideen. Wer wusste sonst noch, dass er in den Wald ging, um sich inspirieren zu lassen? Ich denke, alle, die ihn kannten. Nur seine Schwester nicht. Ach, die hat ihn nie verstanden. Hat doch nie verstanden, weshalb wir zusammen waren. Sie kennen seine Schwester. Sie war mal hier und hat mir gesagt, ich soll Moritz in Ruhe lassen. Aber Moritz ist doch kein kleines Kind mehr. Der darf machen, was er will. Sie wollte, dass Sie sich von Moritz trennen. Kann es sein, dass seine Schwester eine etwas seltsame Beziehung zu Moritz hatte? Sie meinen eine mit Gefühlen? Etwas in diese Richtung, ja. Nein. Sie hat nicht verstanden. Sie hat überhaupt nichts verstanden. Auch das mit dem rechtsdrehenden Wasser hat sie nicht verstanden, aber das ist normal. Die Leute haben keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Weil rumholen kann ich nicht und betrinken will ich mich auch nicht. Ich bin einfach nicht für diese Art der Verzweiflung geboren. Ich verzweifle nur, wenn ich eine Zahlenreihe nicht analysieren kann. Als nächstes besuchte ich den Mann, der Moritz Jahr für Jahr als Tester seiner Software engagiert hatte. Endlich traf ich auf einigermaßen nachvollziehbare Emotionen. Einen wie Moritz findet man nicht so leicht. Was soll ich bloß machen? Klar, ich kann für die gleiche Lohnsumme 3 Inder beschäftigen. Das Problem ist nur, dass meine App Schweizer Eigenarten berücksichtigt. Wie soll ich die den Indern erklären? Sie können den Indern eine DVD mit Emil-Sketchen schenken. Die kulturelle Kluft ist einfach zu groß. Haben Sie sich schon einmal einen Bollywood-Film angeschaut? Ich mag keine Filme, in denen die Leute plötzlich zu singen beginnen. Hat man einen gesehen, hat man alle gesehen. Wussten Sie, dass Moritz sich nachts im Wald inspirieren ließ? Er hat das mal in einer Mail angedeutet. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass sie die besten Ideen auf der Toilette haben. Naja, also ich habe die besten Ideen, wenn ich nachdenke. Und da spielt es keine Rolle, wo ich mich gerade aufhalte. An was könnte er getüftelt haben? Uff, keine Ahnung. Ja, und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ah, vielleicht finde ich in Bulgarien Leute, die uns kulturell näher sind. Kennen Sie sich aus in Bulgarien? Er schien ernsthaft bedrückt, was ihn auf meiner Liste der möglichen Täter 1 bis 2 Positionen nach unten wandern ließ. Meine Klientin hatte sich ein wenig gefasst, doch ihre roten Augen zeugten von einer schlaflosen Nacht. Es gibt so viele Dinge, über die wir nie gesprochen haben. Das ist ganz normal. Sie sollten sich keine Vorwürfe machen, es sei denn, Sie haben irgendetwas mit seinem Tod zu tun. Ich? Sind Sie verrückt? Nein, ich bin Privatdetektiv. Solche Fragen gehören zu meinem Beruf. Hat sich schon einmal einer Ihrer Klienten als Mörder entpuppt? Mehr als einmal. Menschen sind manchmal ziemlich seltsam. Ich habe immer versucht, ihn zu verstehen. Aber ich glaube, er hat sich nicht einmal selbst verstanden. Ich versuche zu verstehen, weshalb er getötet wurde. Das ist so sinnlos. Wissen Sie, woran er zuletzt gearbeitet hat? Er hat so ein kleines Gerät entwickelt. Einfach genial. Wissen Sie, ich verliere dauernd meinen Autoschlüssel. Das kostet ein Vermögen, wenn man ständig einen neuen benötigt und dieser programmiert werden muss. Moritz hat ein kleines Gerät entwickelt, das die Funksignale abfängt und auf einen anderen Schlüssel überträgt. Ich habe ihm 20 alte Autoschlüssel besorgt, alle mit Funk. Egal welche Marke. Er hat es geschafft, die alle so zu programmieren, dass ich sie für mein Auto gebrauchen konnte. Das ist genial, finden Sie nicht? Mit einem solchen Gerät kann man auch jeden anderen Funkschlüssel kopieren. Das ist eine tolle Erfindung. Damit hätte er viel Geld verdienen können. Oder viele Autos knacken können. Wie meinen Sie das? Genauso, wie ich es gesagt habe. Ihr Bruder war vorbestraft, weil er Autos knackte. Mit diesem praktischen Gerät öffnete sich für ihn jede Autotür. Sie glauben, dass er das Gerät entwickelt hat, um zu klauen? Warum nicht? Die Leute lassen oft achtlos ihre Tasche oder den Rucksack im Auto. Sie halten meinen Bruder für einen Verbrecher? Es wäre immerhin eine Erklärung. Eine Erklärung für seinen Tod? Vielleicht ist er an das falsche Auto geraten und hat etwas entwendet, das wertvoller war, als er ahnte. Aber weshalb wurde er dann im Wald getötet? Weil ihm jemand gefolgt ist. Sie bringen mich völlig durcheinander. Wer sollte ihm folgen? Im Polizeipräsidium wusste man darauf ebenso wenig eine Antwort. Wie so oft versuchte man, meine Anwesenheit zu ignorieren, was jedoch nicht gelang, da ich stur stehen blieb, bis ich die volle Aufmerksamkeit erhielt. Üble Sache, Maloney. Wir haben Spaziergänger befragt und es hat sich herausgestellt, dass dieser Privatwald gemieden wird, weil es darin angeblich spukt. Treibt ein Waldtroll sein Unwesen. Ich dachte, die seien mittlerweile alle im Internet aktiv. Das haben wir auch gedacht. Aber wie so oft bei Mythen gibt es keine Tatsachen, nur Gerüchte. Und was besagen diese Gerüchte? In dem Wald hat sich vor 15 Jahren ein junger Mann erhängt. Seither geht das Gerücht um, dass dieser junge Mann nachts im Wald herumirrt. Vielleicht wollte sich der Ermordete davon überzeugen, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Weshalb sollte er das tun? Er war ein verschrobener Programmierer. Es gibt eine Fernsehserie, sie heißt Big Mac Theorie. Urkomisch, weil da lauter Typen drin sind, die besser in einem Computerspiel aufgehoben wären. So etwas schaue ich mir nicht an. Wenn ich das Bedürfnis habe, über andere zu lachen, dann komme ich hierher. Das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen, Maloney. Wir haben nämlich eine konkrete Spur. Jemand hat in der Nacht einen Wagen mit einem auffälligen Nummernschild gesehen. Geklaut oder an einer Auktion erworben? Für 8.500 Franken. Die Leute tun das aus Eitelkeit. Uns soll es recht sein. Vierstellige Kennzeichen können sich die Leute und unsere Leute gut merken. Wem gehört das auffällige Auto? Sandro Pfenniger. Moritz Kleiner hat für ihn gearbeitet. Das wissen wir, Maloney. Pfenniger behauptet, dass er dem Toten das Auto ausgeliehen hat. Das ergibt aber überhaupt keinen Sinn. Denn der Tote konnte gar nicht Auto fahren. Wir haben Pfenniger verhaftet, auf der Stelle. Was sagen Sie nun, Maloney? Der Fall ist gelöst. Ich hatte meine Zweifel, doch er klatschte unbeirrt in die Hände und freute sich wie ein kleines Kind, dessen Batterieauto sich erstmals in Bewegung setzte. Ich fuhr zurück in mein Büro und gönnte mir ein Glas Bourbon. Bevor ich am nächsten Morgen Frau Fitzpatrick besuchte, machte ich sie telefonisch darauf aufmerksam, dass ich keine Lust auf rechtsdrehendes Wasser hatte, was sie kommentarlos zur Kenntnis nahm. Als ich bei ihr war, zeigte sie auf ein kleines, schwarzes Kästchen. Das ist Moritz' Hinterlassenschaft. Sieht nicht gerade spektakulär aus. Ist es aber. Es gibt nur zwei Stück davon. Es sendet und empfängt Funksignale. Das ist an sich nicht der Rede wert, aber die Software, die da drin steckt, kann etwas, das dieses Gerät von allen anderen unterscheidet. Sie geraten ja richtig ins Schwärmen. Moritz hat lange daran rumgetüftelt. Mit diesem Gerät kann man praktisch jedes moderne Auto öffnen. Moritz hat unzählige Funksignale abgefangen und diese gespeichert. Das Gerät generiert zufällige Signale, bis das Auto reagiert. Es öffnet seine Türen. So ist es. Je nach Wagen dauert es zwischen einer und etwa 10 Minuten. Moritz war daran, alles zu optimieren. Sein Ziel war es, jedes Auto innerhalb von einer Minute zu knacken. Er hat mir eine lange E-Mail darüber geschrieben, die ich erst gestern Nacht gelesen habe. Wenn dieses hier das Gerät ist, das Moritz gehörte, wer besitzt dann das zweite? Sandro Pfenniger. Der in Untersuchungshaft sitzt. Wir werden ihn wieder freilassen. Er hat Moritz nicht getötet. Aber er hat ihn zu dem Wald gefahren. Sein Wagen wurde gesehen. Vielleicht hat Pfenniger den Wald gekannt. Vielleicht hatten die beiden einen Deal. Sandro fuhr Moritz zum Privatwald und erhielt dafür das zweite Gerät. Ein ziemlich seltsames Geschäft. Aber typisch für Moritz. Was will Sandro Pfenniger mit dem Gerät anfangen? Unzählige Autos knacken? Nein, Das interessiert ihn nicht. Er will wahrscheinlich nur die Software, weil er glaubt, dass man damit noch ganz andere Dinge tun kann. Wir sind umgeben von Funksignalen. Ich bedankte mich für die aufschlussreichen Informationen. Fenninger hatte die Fahrt in den Wald nicht erwähnt und auch sein seltsames Verhalten gegenüber der Polizei machte ihn weiterhin verdächtig. Meine Klientin hörte aufmerksam zu, als ich über die neuesten Ereignisse berichtete. Moritz hat viel von Sandro Pfenninger gehalten. Ich habe ihn mal begleitet, als er sich mit Pfenninger traf. Wie üblich redete er nicht und deshalb habe ich mich mit ihm unterhalten. Guter Typ. So gut, dass ihr Bruder ihm schenkte, woran er vermutlich jahrelang gearbeitet hatte. Moritz macht sich nicht viel aus Geld. Was, wenn er das Gerät nicht freiwillig an Pfenninger aushändigte? Sie glauben doch nicht der Polizei, die behauptet, dass Sandro Pfenninger der Mörder ist. Ich habe meine Zweifel, aber es spricht einiges gegen ihn. Aber er muss doch wissen, dass sein Kennzeichen jedem in Erinnerung bleibt. Also da fährt man doch nicht jemanden spazieren und tötet ihn dann. Es könnte zu einem Streit gekommen sein. Oder Moritz ist dem Gespenst begegnet. Ich sehe schon, Sie haben im Internet recherchiert. Ich glaube, dass das Internet die Menschen nicht gescheiter macht, weil sich die Leute nur das rauspicken, was sie bestätigt. Am Schluss sitzt man mit 1000 Leuten in einem Raum und hört nur sein eigenes Echo. Man kann das Internet auch auf intelligente Art und Weise nutzen. Indem man Gespenster sucht. Natürlich gibt es in dem Wald kein Gespenst. Aber es gibt so viele Berichte, dass irgendetwas dran sein muss. Vielleicht lebt ja jemand in dem Wald. Völlig unbemerkt. Haben Sie herausgefunden, wem der Wald gehört? Einem Mann, der über 80 ist. Dann kommt der Waldbesitzer als Täter eher nicht in Frage. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in der Schweiz so viele Privatwälder gibt. Vielleicht kaufe ich mir auch mal einen Wald. Der kostet nur. Sie dürfen keinen Eintritt verlangen und müssen ihn hegen und pflegen. In dem Wald sind Schilder aufgestellt. Da steht, dass man nach Einbruch der Dunkelheit den Wald nicht betreten sollte. Sonst wird man von einem Gespenst erschlagen. Sandro war es nicht. Also muss es jemand anderes gewesen sein. Sie scheinen diesen Sandro Pfenninger zu mögen. Ja, er sieht nicht übel aus. Daher weht der Wind. Frau Fitzpatrick würde das gar nicht verstehen. Die Frau ist mehr als nur seltsam. Aber offenbar haben sich die beiden gemocht. Weshalb gehen Sie nicht in den Wald? Vielleicht können Sie den Mörder stellen. Sie redete weiter auf mich ein, bis ich nachgab. Da ich keine Lust hatte, alleine in einem Wald zu erfrieren, holte ich mir Verstärkung. Der Polizist war zwar nicht sonderlich angetan, aber immerhin willig, mich zu begleiten. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Der Staatsanwalt will keine Untersuchungshaft anordnen. Wir müssen Pfenninger morgen laufen lassen. Das ist auch gut so. Er hat nichts mit dem Mord zu tun. Das behaupten Sie, Maloney. Glauben Sie ernsthaft, dass sich der Mörder bei dieser Kälte im Wald aufhält? Wenn er darum besorgt ist, dass nachts niemand den Wald betritt, muss er wachsam bleiben. Da hinten hat sich etwas bewegt. Das war nur der Strahl ihrer Stirnlampe. Nein, es war eine Bewegung. Vielleicht ein aufgescheuchtes Wildtier. Könnt ihr nicht lesen? Nein, das ist kein Wildtier. Wir haben uns verirrt. Wir suchen den Hirschen, wo es so wundervolle Cordon Bleus gibt. Das ist alles Gift. Aber das ist den Leuten egal. Wer sind Sie? Was machen Sie hier im Wald? Was geht Sie das an? Eine ganze Menge. Zudem bin ich bewaffnet. Was soll das? Er ist bewaffnet. Sind wir hier in Texas? In Texas gibt es keine Cordon Bleus. Keine Bewegung. Ich habe sie im Visier meiner Stirnlampe. Die blendet höllisch. Damit verängstigen Sie die Tiere. Die rennen weg, bis sie vor Erschöpfung tot umfallen. Ich sehe hier keine Tiere. Ich sehe nur Sie. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Sie sind Polizist. Man sieht es ihm nicht an, aber er hätte sich Mühe. Ruhe jetzt. Ich fasse zusammen. Sie haben ein Wildtier auf der Flucht erschlagen und Moritz Kleiner mit einer Stirnlampe bedroht. Ist er betrunken? Er redet immer so. Also geben Sie endlich zu, dass Sie einen Mann getötet haben. Was? Er ist tot? Ich habe ihn nur ein wenig geschubst. Gut, Als er am nächsten Morgen immer noch da lag, war ich ein wenig unsicher. Ich habe ihn da hinten neben einen Baumstamm gelegt, damit er seinen Rausch ausschlafen kann. Er war zu jenem Zeitpunkt vermutlich bereits tot. Sie haben auf seinen Kopf eingeschlagen. Ich hatte Angst. Er hat geredet, aber ich habe nichts verstanden. Jetzt reicht es aber. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier im Wald? Der Wald gehört einem alten Mann. Ich schaue für ihn zum Rechten. Mir liegen die Tiere am Herzen. Sie sollen nachts ihre Ruhe haben. Mir liegen die Opfer von Gewaltdelikten am Herzen. Ihre Mörder sollen keine Ruhe haben. Ich habe ihn nicht geschlagen. Also nicht richtig. Das ist ein großes Missverständnis. Vielleicht war der Mann krank. Genau. Er hatte ein schwaches Herz und ist an einem Herzinfarkt gestorben. Massive, stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Schädelfraktur. Und Schädelhirntrauma. An das Trauma der Wildtiere denkt wieder niemand. Das ist typisch. Ich werde von jetzt an Tag und Nacht daran denken. Übertreiben Sie nicht, Maloney. Dieser junge Mann ist psychisch labil. Ich werde eine Sondereinheit aufbieten. Was? Nein, das geht nicht. Das würden die Tiere nicht überleben. Ich komme freiwillig mit. Ganz leise. Bitte. Versprochen. Tatsächlich ließ er sich widerstandslos abführen. Als ich meiner Klientin den erfolgreichen Abschluss meiner Ermittlungen mitteilte, blieb sie eine Weile stumm, ehe sie mit tränenerstickter Stimme sagte, dass ihr Bruder diesen absurd sinnlosen Tod nicht verdient hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein Funken Verstand.